Moin, zurück bei der Sneak Review. Diese Woche lief in der Sneak der österreichische Film Risiken und Nebenwirkungen von Michael Kreisel. Der Film beruht auf dem Theaterstück Die Niere von Stefan Vögel von 2018 und da beginnt auch schon mein Problem mit diesem Film. Es wurde wieder einmal einfach eine literarische Vorlage genommen und auf die Kinoleinwand geklatscht. So etwas kann zugegebenermaßen auch wirklich gut funktionieren, aber es bleibt dabei, dass Film und Theater unterschiedliche Medien sind und nicht einfach 1:1 übertragen werden können, wie es hier mehr oder weniger passiert ist. Dabei ist die Übertragung aus der Vorlage ins Medium Film eigentlich ganz gut gelungen. Trotzdem bleibt eine gewisse Steifheit des Sujets zurück, der auf die Quelle des Drehbuchs zurückzuführen ist. Gibt es denn nicht genug begabte Drehbuchautoren für die Leinwand? Müssen wir wirklich jeden Mist aus Büchern oder von der Bühne nehmen und ihn in einen Film umwandeln? Meine Meinung ganz klar: Nein! Die Story. Die Geschichte handelt von der gesundheitsbewussten Pilates-Trainerin Katrin, die während einer Vorsorgeuntersuchung eine Niereninsuffizienz diagnostiziert bekommt. Sie benötigt dringend eine Spenderniere. Diese könnte ihr Ehemann, der Architekt Arnold, ihr spenden. Schließlich hat er dieselbe Blutgruppe. Der will aber nicht. Und Katrin wird zum ersten Mal nach jahrelanger Ehe bewusst, mit was für einem egomanischen Arschloch sie eigentlich verheiratet ist. Dass das Ganze nicht positiv ausgehen kann, sollte allen bewusst sein. Dabei bietet der Film im klassischen freitagschen Dramenmodell zur Halbzeit eine Peripetie und im letzten Drittel ein retardierendes Moment. Und ja, das ist so langweilig, wie es gerade klang. Die gute Laune während des Films war mehr oder weniger der ungewollten Komik des Ehemanns geschuldet, der durch sein Verhalten Anklänge an Stromberg zeigt. Und mal ehrlich, Stromberg fanden wir mit seinen politisch unkorrekten Sprüchen sowieso viel besser als die glattgespülten Marvel-Superhelden. Das Fazit. Wer den Film sehen will, bei Gott soll er halt reingehen. Ich fand ihn eher mittelmäßig. Erwartet einfach nicht zu viel, wenn ihr den Film anschaut. Der Film startet am 4.11.